sitzen hier draußen am Kolzhofer See. In der rechten Hand das Bier, der nächste tut so weh. Es ist mal wieder Freitag und das Wochenende da. Da kommen grüne Männer mit Tatü und Tata. Wer kommt denn da so spät noch zu uns an den See? Der Acht ist schon weg und der Pirsch schreit. Oh yeah! Sie kommen uns besuchen wie so oft in jedem Jahr. 120 Grad ist von Berliner SCK. Da vorne steht der Müller mit dem Knüppel in der Hand. Der sieht ja heute so böse aus, der wartet schon gespannt. Die Ausweise raus, wie ein wildes Tier. Der Pöck ist dann ganz ruhig, ey, und das ist ein Bier. Wer kommt denn da so spät noch zu uns an den See? Der Achtling schaut euch weg und der Pelle schreit, oh yeah! Kommen und besuchen wie so oft in jedem Jahr. Die 120 Grad ist vom Berliner SEK. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Sie holen die Haschellen raus, da werde ich wach. Es ist für morgen und bereits der nächste Tag. Wut, Enttäuschung und auch ein bisschen Zorn. Da seh ich auf dem Teppich eine grüne Uniform. Wer kommt denn da so spät noch zu uns an den See? Der hat den Zorn erschreckt und der Pelle schreit. Oh yeah! Sie kommen uns besuchen wie so oft in jedem Jahr. Die 120 Grad ist von Berliner SEK. Spät noch zu uns an den See. Der Achtling schaut euch weg und der Pell schreit, oh yeah! Sie kommen uns besuchen wie so oft in jedem Jahr. Die 120 Grad ist von der IASLK.